auch, da stand so ein Schild drunter, auf Russisch und auf Deutsch, ich bin Partisanin gewesen und habe den Tod deutscher Soldaten verursacht. So, dann weiß man mal ein bisschen. Das eine sind also Bilder. Es gibt teilweise echte Bilder. Das ist also insbesondere, dass diese Bilder, wo also Partisanen erhängt worden sind, die sind erhängt worden. Das ist auch ganz in Ordnung. Jeder, der nicht in der Uniform seines Heimatlandes kämpft, sondern in einer anderen Uniform oder ohne Uniform, unterliegt also der standrechtlichen Erschießung. Das ist nun mal so, die Amerikaner, da gibt es Bilder in der Ardennenoffensive, haben deutsche Soldaten in amerikanischen Uniformen hinter den feindlichen Linien operiert, beispielsweise Verkehr falsch umgeleitet, irgendwelche Straßen gestoppt und gesagt, hier geht es nicht weiter, das muss dann, die Kolonnen müssen jetzt erstmal warten, weil also andere Kolonnen rangekommen, die also schneller an die Front müssen und ähnliche Dinge auch. So wie die also entdeckt worden sind, so als Uniform eines amerikanischen Oberst, konnten normalerweise auch hervorragend lernen Englisch oder amerikanisch, also waren eben Auslandsdeutsche oftmals, die da eingesetzt waren. So wie die entdeckt worden sind, dann sind sie sofort, und es gibt ja die Bilder noch, in ihre amerikanische Uniform an einen Pfahl gestellt worden, erschossen worden, selbst wenn sie keinen einzigen amerikanischen Soldaten umgebracht hatten. Das reichte einfach in der Uniform des Feindes im Hinterland zu sein, das langte. Die Amerikaner haben natürlich auch sonst jede Menge Deutsche erschossen, ohne dass sie in amerikanischer Uniform waren. Sehr gefährdet waren die Fallschirmjäger, sehr gefährdet war die Waffen-SS. Man kann das aus den ganzen Erinnerungen lesen und man weiß es auch. Und wer amerikanische rechte Zeitschriften liest, wie Inspiration beispielsweise, da ist, sind mehrfach Leserbriefe drin gewesen, also er müsste es zu seiner Schande gestehen, aber damals hätte auch seine Einheit deutsche Kriegsgefangene erschossen. Das heißt also, das ist ganz allgemein bekannt, ganz besonders schlimm war es bei den Kanadiern, die haben also jeden deutschen Gefangenen erschossen. Die haben Befehl bekommen sogar, die kanadischen Divisionen, die in der Normandie eingesetzt waren, haben Befehl bekommen, keine deutschen Gefangenen zu machen und jeder deutsche Gefangene ist erschossen worden. Und dann ist ein deutscher Stab überrannt worden und die sind alle erschossen worden. Einer hat schwer verletzt überlebt und als man dann also in der Ardennenoffensive die dann den aufgefunden hat, diesen einen schwer Verletzten, der hat dann 3 Tage gelegen, dann hat man also jetzt Folgendes gemacht, man hat sich also 3 Offiziere aus diesen Kanadiern, ich hätte jeden Kanadier aus dieser Division erschießen lassen, aber die Deutschen haben es anders gemacht, die haben also sich nur 3 Offiziere rausgesucht, die sie von diesen Kanadiern gemacht haben, die sind also vor das Kriegsgericht gestellt worden, zum Tode verurteilt worden und erschossen worden. Was ist gewesen nach dem Kriege? Diese, die dieses Kriegsgericht gebildet hatten, die Akten gab es ja bei den Deutschen alle noch, die sind dann von den Engländern zum Tode verurteilt worden und sind gehängt worden und sind in Hameln beerdigt worden. Und was ist weiter rum gewesen? Diese Gräber sind immer noch gepflegt worden von der Hamelner Bevölkerung, zusammen mit anderen, die dort also in Hameln beigesetzt waren, also irgendwelche Bewacher von irgendwelchen Lagern und. Also ein Haufen Leute, irgendwelche Gauleiter und teilweise Kreisleiter, die sie einfach umgebracht hatten. Die sind 19-jährige Mädchen auch, also jede Menge. Und da ist also auf Beschluss der Ratsfraktion von Hameln, ist das alles platt gemacht worden, sind also diese Gräber geschleift worden, hat man also das alles weggemacht, sodass also die Gräber nicht mehr, vorzufinden sind. Das heißt also, das, was die Russen in ihrem eigenen Land mit unseren deutschen Soldatengräbern gemacht haben, das haben hier alle 3 Fraktionen der großen Parteien in Hameln beschlossen und durchgeführt. Nur das muss man wissen bei der ganzen Geschichte, wenn man also hier über Wehrmachtsverbrechen redet, das muss man also erstmal wissen. Es gab bei der Wehrmacht sicherlich auch den einen oder anderen, der also ein Verbrechen begangen hat, das wollen wir gar nicht bestreiten. Es ist so, wenn ich jetzt also Millionen von Soldaten zusammenziehe, sind darunter auch Kriminelle, das ist ganz klar. Es ist ja nur nicht so, dass man jetzt in der Wehrmacht sagt, also wir ziehen nur noch alle die ein blütenreines Vorstrafenregister haben. Und manche selbst sind ja so jung gezogen worden, dass sie also noch gar nicht ihre kriminelle Ader entdecken konnten. Und in jedem Volk, auch in unserem Volk, vor, Gipskriminelle, ist ganz klar. Das heißt, die stecken dann in der Wehrmacht drin und zum Teil haben sie dann natürlich, muss man ganz klar sagen, auch Verbrechen begangen. Sie haben also, es sind vereinzelt Frauen vergewaltigt worden, es sind vereinzelt Gefangene erschossen worden. Das hat es also gegeben, zum Teil bei Gefangenen erschossen, einfach so man kann das vielleicht nachvollziehen, wenn man Ernst Jünger gelesen hat, einfach aus der Anspannung des Kampfes heraus. Das heißt also, man ist eine Stunde lang ist man pausenlos am Schießen, plötzlich hebt einer die Hand hoch und dann ist man einfach noch so, immer noch so programmiert auf den Abzug drücken und dann drückt man eben auch auf den Abzug, obwohl er dann die Hand schon hochgehalten hat. Nur der Unterschied bei der deutschen Wehrmacht zu den anderen Wehrmachten, zu den amerikanischen, englischen Wehrmachten ist folgendes. Die Amis haben in Reihenweise vergewaltigt. Die Franzosen, die besonders die Kolonialtruppen, die Schwarzen, haben also viel vergewaltigt. Es ist also so gewesen, dass ein französischer General beispielsweise, als einige Waffen-SS-Soldaten von der Division Wallonie ihm vorgestellt worden waren, die waren gefangen worden, da sagte der, amüsierte der sich und sagte, in was für, Sie sind doch Franzosen, in was für eine Uniform stecken Sie denn? Da hat einer von diesen gesagt, mutig muss man sagen, hat einer von diesen Franzosen gesagt, Herr General, Ihre Uniform sieht aber auch nicht sehr französisch aus, der steckte nämlich in einer amerikanischen Uniform. Und offen hat der Befehl gegeben, hat sich darüber geärgert, die alle zu erschießen sind erschossen worden. So, das heißt also, der Unterschied zwischen der deutschen Wehrmacht und den anderen ist, bei den anderen ist es entweder zum Teil angeordnet worden, siehe Kanadier, im übrigen Fall geduldet worden oder sogar von höchsten Stellen gemacht worden. Und es ist nicht bestraft worden. Kein einziger ist deswegen, weil er Kriegsverbrechen gegen Deutsche begangen hat, bestraft worden. Ist unter den Tisch gefallen. Und bei den Deutschen ist es so, Frankreich Feldzug, haben zwei Soldaten eine Französin vergewaltigt, standrechtliches Verfahren, erschossen vor allen Dorfbewohnern und, Feierabend. Ja, also so ist es bei den Deutschen gewesen. Und bei den Russen, wenn wir jetzt mal sehen, die Wehrmachtsausstellung befasst sich ja nun nicht so sehr mit den Amerikanern und den Engländern, das können sie ja auch schlecht, weil dann vielleicht einige sagen, was auf den Rheinwiesen passiert ist. Azalossis, ich habe ja hier die Bücher mal da, von den Back, alliierte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, herausgegeben von Oberst Hans-Ulrich Rudel, 1952 im Dürer Verlag herausgegeben, da ist nur aus einem Internierungslager sind eine staatliche Erklärung gesammelt worden über Kriegsverbrechen. Nur aus einem einzigen Lager und das Ding ist so dick und hat hunderte von Zeugnissen von Verbrechen. Ja, nur ein einziges Internierungslager, wo ein paar tausend Menschen drin waren, die sollten dann nur mal aus ihren Erlebnissen im Kriege berichten, was sie also für Kriegsverbrechen gesehen hatten von den Alliierten. So, das gibt es zuhauf. Es gibt die Eselsheide-Dokumente. Ich selbst bin mal rangekommen, weil also im Zusammenhang mit einem Prozess das eine Rolle spielte. Da hatte die UN, die unabhängigen Nachrichten, hatten also das sogenannte Eselsheide-Dokument veröffentlicht, und zwar von einem Juden. Dieser Jude war in das englische Lager Bad Nenndorf gekommen und war dort enorm schlecht behandelt worden, ausweislich seiner eigenen eidesstattlichen Erklärung. Man hat ihm bei der Einlieferung sämtliche Zähne ausgeschlagen, man hat ihm bei der Einlieferung seinen Mercedes weggenommen. Der Mann war also, sagen wir mal so, Händler zwischen Ost und West und die Briten hielten ihn für einen Spion und der Kalte Krieg war losgegangen und deswegen haben sie ihn da also zu den deutschen SS-Leuten und Partei und so weiter, was in Bad Nenndorf saß, haben sie ihn also eingesteckt. Und der gute Mann hat also Folgendes berichtet, so sinngemäß. Er sei also in verschiedenen deutschen Lagern gewesen, seine Familie sei also in Treblinka gewesen, seine Familie sei dann also auch noch verlegt worden. Er könne also nichts Negatives sagen über die Behandlung in den deutschen Lagern. Ist er also so gewesen, dass er die drei Zigarren, die ihn bei der Einlieferung abgenommen worden seien ihm also wiedergegeben worden, als er entlassen worden sei, 45, die seien also noch auf der Asservatenkammer gewesen. Und seine Familie, Frau und zwei Kinder hätten den Krieg also auch gut überstanden. Aber dreckig gegangen sei es ihm dann bei den Briten. Und dann hat er das also alles geschildert, wie beispielsweise, dass die ihm dann also unter die Fingernägel dann also Streichhölzer gesteckt haben und angezündet haben. Die hielten ja für einen Agenten und wollten jetzt also aus ihm rausholen, konnten nichts rausholen und deswegen haben sie halt weiter gefoltert. Letzter Satz war, lieber 6 Jahre in einem deutschen Konzentrationslager als 6 Monate in einem britischen. So, und da hat natürlich die Unabhängige, da hat die Staatsanwaltschaft geschrien, Skandal, Verharmlosung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, gibt's ja gar nicht sowas, kann doch gar nicht sein. Und nun das Problem, die haben nicht das Originaldokument veröffentlicht, sondern eine Abschrift dieses Dokumentes. Und haben dann also diese Abschrift vom Dokument, eben neu gesetzt, da reingesetzt, haben auch gesagt, uns liegt also das vor. Und das Problem war, ich habe das Original dann gesehen, was sie hatten, das war so eine sehr holzige Geschichte, unheimlich alt, da war dann CIC-Compound von einem anderen Lager ein Stempel drauf, aber es war eben nicht das eigentliche Original. Es wurde verwiesen auf eine andere Akte, nämlich Eselsheide-Akte, und das war aus einem anderen Lager eben nur eine Abschrift, die für irgendwelche Zwecke mal angefertigt worden war. Und es hat enorme Schwierigkeiten gemacht, dann rauszufinden, aber ich habe es dann rausgekriegt, wo diese Eselsheiden-Akten lagern, im Bundesarchiv in Wiesbaden.